paar Wochen später stand ich wieder einmal am Bahnhof. Ich hatte gerade das Schild in meine Tasche gesteckt und lief, immer noch in meiner grellgrünen Jacke, auf die Telefone zu, um wieder einmal bei Nicole anzurufen. Alle Telefone waren besetzt, also blieb ich in einigem Abstand stehen und wollte inzwischen meine Maskerade in die Tasche stopfen. In diesem Moment hörte ich eine Stimme. »Sie sprechen Deutsch!« Ich sah auf. Da stand er wieder, mein unbekannter Bekannter, vor einer Frau, die gerade auflegte. Wieder sein Lächeln, wieder die Münzen in der Hand. Ein paar Sekunden stand ich da, unfähig, mich zu bewegen. Dann zog ich mir die Schildmütze tief ins Gesicht und ging langsam nach draußen. Hoffentlich war Nicole heute zu Hause.